Achtung! Sie verlassen den schwarz-weißen Sektor und begeben sich in eine Grauzone. Bei uns gibt es nichts Eindeutiges. Kein Schwarz, kein Weiß. Wir haben Sie gewarnt. Hallo und herzlich willkommen zum Grauzone-Podcast Folge 6. Am anderen Ende begrüße ich den Lars. Hallihallo, ich grüße dich, Marco. Na, wie geht's? Ja, wie sagt man so schön, muss. Muss, oha, muss ja. Das hört sich ja... Klar. Nein, bei uns ist alles bestens. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Ja, ist ja nach wie vor nicht ganz einfach, mit mir Termine zu finden. Aber ich gebe mir da große Mühe. Ja, es liegt ja nun mal ein bisschen an deinem Schichtsystem, da was weiß ich was. Ich war auch wieder unterwegs ein bisschen und so, ne? Aber jetzt sind wir nun wieder da. Wir haben es ja geschafft. Genau. Es hat sich jetzt mal eine lange Leiste an Themen hier aufgelistet, wenn ich das hier so sehe. Ja, ist doch wieder verrückt, wie viele Kuriositäten hier irgendwie wieder zusammenkommen. Und würde ich sagen, schnacken wir gar nicht groß rum, ne? Um mal im Norddeutschen zu bleiben. Ja. Und starten wir einfach mal. Ich sage erstmal Prost, ich werde erstmal ein Schlückchen von meinem Getränk nehmen. Ja, denn. Los. Für mehr Verzehr in Podcast. Ich habe jetzt hier nur mein Wasser hier stehen. Völlig untypisch eigentlich, aber. Ja, ich habe hier auch bloß Wasser mit ein bisschen Hopfen und Gerstenmalz irgendwie. Ist da noch so eine, ist eine Schorle. Ja, siehste. Hast ja auch verdient. Hast wahrscheinlich schwer gearbeitet heute, ne? Ach ja, ja. Ich war arbeiten, sag ich mal. Siehste. So soll das sein. Ja. Wo fangen wir an? Fangen wir an mit dem, euch stellt sich ja bald Nachwuchs ein im Hause. Das ist ja auch bald soweit, ne? Richtig. Gegen Ende Mai hat sich ja ein neuer Bewohner bei uns angemeldet. Also für Ende Mai. Da werden wir dann zu fünft hier die weitere Zeit verbringen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns natürlich auch mit der Hebammensuche beschäftigt. Und das ist allgemein der deutschlandweiten ziemlich komplexes Thema, sag ich mal, die Hebammensuche an sich. Und gerade speziell auch in Berlin und auch wir als Bewohner im Großraum Berlin oder knapp südlich von Berlin hatten also auch das Problem, wirklich eine Hebamme zu finden. Und nun kommt bei uns auch noch dazu, dass wir ganz gerne eine Beleghebamme hätten, inzwischen auch glücklicherweise gefunden haben. Das bedeutet also, dass die Hebamme sich rufbereit hält um den Termin herum, 24 Stunden am Tag und uns mit begleitet dann ins Krankenhaus und die ganze Zeit dann nur für uns und meine Frau dementsprechend verantwortlich ist. Und ja, wie gesagt, es war also äußerst schwierig, überhaupt eine Hebamme zu finden und dann mit dieser Besonderheit, sage ich mal, mit Beleghebamme noch ein bisschen schwieriger. Und jetzt geht's auch gerade wieder aktuell so ein bisschen, gerade auch in Berlin durch die Presse, dass die Suche nach einer Hebamme so schwierig ist, dass also Frauen inzwischen, fast schon unmoralische Angebote machen, den Hebammen gegenüber, um die dann dazu zu bringen, mit den Frauen zusammenzuarbeiten, sich um die Geburt oder die Vor- und die Nachsorge zu kümmern, ne? Das ist. Das hatte ich gelesen, das sind irgendwie, die bieten schon Geldangebote an und was war das, Taxischeine und was weiß ich, was alles da, wegen Parkplatzmangel oder was irgendwie und also verrückte Sachen. Also prinzipiell muss man ja sagen, die Hebamme an sich oder die Leistung, die eine Hebamme erbringt, sind komplett durch die Krankenkassen abgedeckt. Aber die Frauen bieten da also wirklich, ich sag mal, etliche 1.000 Euro als, wie wir das nennen, Bonus, damit also die Hebamme des geringsten Misstrauens dann doch zu einem kommt und sich um einen kümmert. Und das ist natürlich schon eine Sache, weiß ich nicht, ob das nachher dann das Privileg ist, dass nur noch die Reichen eine Hebamme haben, das kann es ja auch nicht sein. Der Berliner Hebammenverband findet das Ganze natürlich auch nicht so schön. Und das Problem, was auch die Hebammen aber natürlich haben, ist, es gibt viel zu wenig freiberufliche Hebammen. Also ich meine, keine Frau wird in Berlin, ich behaupte einfach mal deutschlandweit, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, das Problem haben, dass die Kinder jetzt ohne Hebamme zur Welt kommen. Aber halt eine persönliche Hebamme zu finden, ist schwierig. Und die Hebammen, diese freiberuflichen Hebammen werden immer weniger, weil die enorme Steigerungen in ihren Versicherungsprämien haben. Ja, das ist also, ich habe letztens eine Statistik gesehen, ich komme jetzt leider nicht mehr genau auf die Werte, aber es war so eine Zeitachse, also von ein paar Euros pro Monat ist das inzwischen, oder damals noch D-Mark dementsprechend, ist das also inzwischen zu mehreren tausend Euros pro Jahr gekommen. Und das muss man sich erstmal leisten können. Ne? Also ich behaupte mal, viel mehr Geld bekommen die Hebammen von den Krankenkassen inzwischen auch nicht, aber die Kosten sind explodiert. Ja, und da kann man es den Hebammen wirklich nicht übel nehmen, wenn die sich dann entweder umorientieren oder in die Kliniken gehen, dort als Festangestellte arbeiten und halt dem freien Markt so als Freiberufliche nicht mehr zur Verfügung stehen. Ne? Da hilft die beste Überzeugung dann nicht mehr. Wenn man irgendwie seine Miete nicht mehr bezahlen kann, dann hat man auch nichts davon. Ne? Also du hast dich mit dem Thema ja richtig auseinandergesetzt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil das bei euch gerade aktuell ist, ne? Weil ja, ich gucke ja schon fast mehr nach Bestattern als nach Hebammen, ne? In meinem Alter. Ja, und die Zeit drängt fast so sehr wie bei uns die Hebamme, ja? Ja, schön. Haben wir Hebammen in Berlin gelernt, ne? Ja, und also es gibt immer wieder mal Aufrufe dafür, die Hebammen zu unterstützen durch, ich sag mal, bei Petitionen etc. Das ist alles nicht falsch, weil im Endeffekt, es betrifft ja wirklich jeden und die leisten eine super Arbeit und auch eine Arbeit, die im Endeffekt wirklich nur die, vor allem Damen, sind ja in aller Regel Frauen, die den Beruf ausüben. Ja, es ist einfach ein toller Menschenschlag an sich schon mal und eine super Arbeit, eine wichtige Arbeit. Und ja, ich glaube, das kann sich unser Gesundheitssystem nicht erlauben, die zu vergraulen. Ne? Hm. Naja. Tja, so ist das. Also ich kann mich da, ich meine, das ist jetzt auch schon 12 Jahre her, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass wir damals ein großes Problem hatten mit der Hebammensuche irgendwie. Das ging eigentlich alles relativ unkompliziert. Und ist das hier auf dem Dorf vielleicht auch noch wieder anders als bei euch in der großen Stadt. Hm. Aber, und ist auch schon ein bisschen her, ne? 12 Jahre. Ja, die Geburtenzahlen steigen halt auch wirklich immer mehr. Es sind, was habe ich gelesen, glaube weit über 40.000 Geburten pro Jahr in Berlin, was ja an sich schon mal eine Hausnummer ist. Hm. Ja, also es ist ein schwieriges Thema. Ich erinnere mich, bei uns ist die letzte Hebammensuche auch schon rund 11, 12 Jahre her, da ging es so langsam los mit den Problemen. Ja? Und wie gesagt, es wird sicherlich keine Frau irgendwo weggeschickt. Also es werden alle Babys irgendwie zur Welt kommen. Rausgekommen sind es alle noch irgendwie. Ja, ja, das muss ja wohl auch irgendwie, ne? Aber ja, schön ist die Situation irgendwie nicht. Und gerade vor allem natürlich für die gebärende Frau ist also eine Hebamme, ja, Gold wert. Das ist ein Vertrauensverhältnis, was einfach stimmen muss und ganz wichtige Arbeit. Ja. Das ist so. So, und bevor das denn soweit ist, dass das Kind überhaupt geboren wird, stell dir vor, du bist als weibliche Person bei der Bundeswehr und der Bauch wächst so langsam und du sollst in die Uniform. Was dann? Ein Keil reinschneiden. Die Bluse offen lassen. Ja. Die Uniform. Ich habe ja da gelesen, dass wir 500 Umstandsuniformen bei der Bundeswehr jetzt getestet haben und die Spezialkleidung jetzt angeschafft werden soll. Was sagst du dazu? Naja, hat die Bundeswehr irgendwie ein Schwangerenproblem, zu viele Schwangere oder also jetzt ernsthaft, die führen Schwangerenkleidung ein, ja? Ja, Umstandskleidung für Schwangere. Okay. Weiß ich nicht, wie soll man sich das vorstellen? Ist das dann irgendwie Tarnfleckuniform, wenn die schwangere Frau dann da im Schützengraben liegt, damit sie also bequeme Sachen anhat, oder? Ja, mit Stretchbund und so, weißt du, kennst du das doch. Ja, nur nicht als Uniform. Also, prinzipiell ist Umstandskleidung schon eine feine Sache, aber also ob das wirklich jetzt die Probleme sind, die Bundeswehr lösen muss, weiß ich nicht. Ja, also ein zeitgemäßer Arbeitgeber muss halt eine Gleichstellung ermöglichen. Ne? Ja. Insofern. Ja. Das sollen die Damen sich auch wohlfühlen. Und dass die jetzt gerade im Schützengraben, ich meine, eingesetzt werden, haben wir überhaupt noch Soldaten im Schützengraben? Ich glaube nicht. Und da große Auslandseinsätze werden sie wahrscheinlich auch nicht machen. Ja gut, die werden ja Uniform vermutlich generell auch bei Dienst in der Kaserne etc. Genau, tragen. Ne? Genau. Also, aber ich sage, damit man bequem im Leopard sitzt oder so, da die Hose nicht drückt im Panzer, das ist schon ein bisschen befremdlich, ja. Ja, aber also was soll das geben, ne? Ja, aber gut, das ist dann im Endeffekt, ja, stellen sich auch da auf die Schwangeren ein. Prinzipiell ist das ja positiv zu bewerten, ne? Ja. Ja, das ist es. Wenn dann auch so ein paar andere Sachen angegangen werden, was die Einsatzfähigkeit unserer Truppe angeht, aber na gut, damit könnte man ich kenn komplette andere Podcasts füllen, ne? Da haben wir hier Eckernförde, den Marinestützpunkt für die U-Boote irgendwie und ja. Wie war das jetzt irgendwie? Die wollen jetzt aus 6 U-Booten ein fähiges bauen oder irgendwie sowas? Na super, ja. Bei uns läuft ja jetzt gerade momentan die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung. Ja, also wenn man ein bisschen Krach im Hintergrund hört, ich konnte den Flugverkehr hier erstmal nicht stoppen. Also das obliegt dann doch eher dir, ja, in deinem Dörfchen. Ja, und letztens ist dann, was heißt letztens, vorgestern, die fliegen also relativ dicht auch an unserem Grundstück vorbei, ist dann so eine große, ja, ich nenne es einfach mal Tankmaschine, ich kenne mich dafür für die Fachbegriffe nicht zu gut aus, mit 4 Tornados hinterher und haben halt so einen Tankvorgang simuliert und ich dachte mir, Mensch, das sind wahrscheinlich auch noch alle 4 Tornados, die noch flugfähig sind. Ja? Die Bundeswehr ist hier alles aufgefahren, ja, was noch da ist. Alles rausgeholt. Ja. Genau. Ja. Und die 2 Eurofighter, die noch funktionieren, die sind auch noch da und naja. Die haben wir letztens auch gesehen, wo wir im Urlaub in der Müritz waren. Da sind die auch den einen Tag da mal rüber geballert. Das macht ja. Das ist auch schnell gar nicht weit weg vom ehemaligen Bombodrom, ne? Aber Bomben abgeworfen haben sie nicht in Müritz. Müritz. Müritz. Ja, so, Spaß beiseite. Kommen wir zu den bösen, bösen Einbrechern. Hast du das gesehen mit dem Tresor, den die aus dem 10. Stock geschmissen haben? Ja, was sollte das? Wollten die den damit öffnen? Oder was ich weiß es nicht. Irgendwie sind die da wohl irgendwo eingebrochen und haben denn da in Ohsdorf in Hamburg da irgendwie so einen mit einem, wie war das, mit einem umgebauten Kinderwagen irgendwie versucht, da nachts so einen Tresor da hochzuhieven. Haben sich dann, weil das Treppenhaus auch überwacht ist, irgendwie so ein, ja, die Gesicht halt irgendwie vermummt. Sind aber irgendwie, was weiß ich, im 5. Stock oder was so in Schwitzen gekommen, dass sie die Vermummung abgerissen haben kurz und wurden gefilmt und hast nicht gesehen. Irgendwie eine dreiköpfige Familie, irgendwie Vater, Mutter und ein 22-jähriger Sohn oder sowas. Nur, ja, was soll das? Meinen die schmeißen jetzt das Eisending aus dem 10. Stock raus und der fällt in 1000 Teile und die Klappe geht auf und Sachen gibt's, also, ey. Ich sag mal, Profis am Werk auf jeden Fall. Ja. Ja, ich meine, allein so einen Kinderwagen schon umzubauen, um damit ganz unauffällig im Treppenhaus einen Tresor hochzulassen. Sag mal, schweres Kind, ja? Ja. Ein kleiner Lars halt. Ja. Gut, dann kommen wir auch schon zum Ende heute. Schade, dass wir nicht so viel Themen hatten. Ja. Ja, aber hey, umgebaute Kinderwagen, bleiben wir doch einfach beim Thema. Weil ich sag mal, das kommt ja irgendwie in Mode, ne? Mit den umgebauten Kinderwagen? Mit umgebauten Kinderwagen Verbrechen zu begehen. Oh. Irgendwie habe ich gehört, das hat jemand auch genutzt, um bei IKEA so ein bisschen aufzuräumen. Ach ja, richtig, genau. Ja. Die haben oder weniger auf als auszuräumen. Oh. Und vor allem so eine irrsinnige Summe. Was war das im halben Jahr für 350.000 Euro bei IKEA geklaut? Extra, ja, also auch irgendwie, das war auch Familienarbeit, ne, irgendwie. Ja, ja. Vater mit seinen Söhnen und Schwiegersohn und als Lager. Also, da ist dann schon so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ziemliche Professionalität am Werk gewesen, ne? Mhm. Also, ja, wie gesagt, eine ganze Familie, eine recht große Familie, also es waren wirklich alle mit dabei, auch wieder ein Kinderwagen so umgebaut und irgendwie mit Kabelbindern präpariert und ja, so, dass man schwere Lasten rausschleppen konnte, muss man sich nicht unbedingt denken, jetzt keine großen Schränke oder so, also eine 2-Meter-Pakete nicht, aber halt so Elektroartikel, Babyfone, ja, irgendwelche Kleidung nicht, hier, na, Bettwäsche, Gardinen, Werkzeug, ob man jetzt unbedingt IKEA-Werkzeug braucht, gut, das ist ein anderes Thema. Ich wüsste gar nicht, wie man das loswerden soll, den ganzen Scheiß. Wo willst du das loswerden? Das fällt ja auch auf, wenn du da bei eBay da irgendwelche wilden Aktionen startest, oder? Ja, 500 Werkzeugsätze von IKEA zu verkaufen. Ja, eben, genau. Wo willst du denn loswerden, ohne dass das auffällt? Tja. Tja. Also, wie gesagt, erstmal, also Werkzeug bei IKEA klauen ist der erste blöde Einfall, finde ich. Klauen sowieso, ja. Kleinen Kinder bitte nicht nachmachen. Oh. Aber ja, es ist ja wohl, dass sie damit ihren Lebensunterhalt wirklich finanziert haben sollen. Wobei zu diesem Lebensunterhalt auch eine Drogen-, Alkohol- und Spielsucht gezählt hat. Also es war, ja, ich sage mal, klassische Beschaffungskriminalität. Oh. Und ja, ist natürlich schwierig, jetzt gute und schlechte Verbrechen irgendwie zu kategorisieren, aber vielleicht immer noch besser, als irgendwelche Zigarettenläden, Kioske zu überfallen. Oder es ist ja zumindest kein Mensch direkt zu Schaden gekommen. Wie gesagt, es will das überhaupt nicht gut heißen, aber naja. Ja, verrückte Welt echt. Aber generell bei IKEA, bei so einem relativ kleinen Artikel in 350.000 Euro zusammenzukriegen, also die müssen schon eine Weile unterwegs gewesen sein. Ne? Ja, das denke ich auch. Die sollen ja irgendwie auch pro Tag mehrere Filialen abgefahren haben. Mhm. Also wirklich schon ordentlich. Fällt wohl sonst auf, nur wenn du 8-mal am Tag immer wieder kommst in dieselbe Filiale mit deinem Kinderwagen. Ja. Ne? Naja. Ja, was haben wir hier noch in unserem Skript hier stehen? Auf 6 Spuren nach Hamburg habe ich ja noch stehen. Da wird irgendwie eine Autobahn ausgebaut oder was? Was ist da los? Erzähl mal, ich wusste jetzt gar nicht, wo du damit so mit drauf hinaus wolltest. Wir haben so als kleiner Hintergrund, der Lars und ich, wir haben ja eine Telegram-Gruppe und immer wenn uns da irgendwelche Zeitungsnachrichten über den Weg laufen, schicken wir die mal da rein und dann erstellen wir das Skript nachher danach und manchmal fragen wir dann schon direkt nach oder tauschen uns darüber aus und manchmal bleibt das einfach so im Raum stehen. Da war zum Beispiel diese Auf 6 Spuren nach Hamburg mit bei irgendwie. Was wolltest du mir sagen, dass du schneller in die schöne Stadt Hamburg kommst oder? Ich habe mich gefragt, warum die diesen Ausbau machen. Vermutlich, also kann es mir nur so vorstellen, es sind wahrscheinlich 2 nach Hamburg und 4 raus, damit alle, die also weg wollen, die nach Berlin wollen, schneller wegkommen. Ja, also das vermute ich eher. Ja, das handelt sich, denke ich, um die A10 und ein Stück der A24 oder irgendwie sowas, ne? Genau, also A10 ist ja der Berliner Ring um Berlin herum. Da bauen die ja, also ich kenne es eigentlich nur, ne? Also ich mit meinen gut 25 Jahren plus X kenne die A10 eigentlich nur als Baustelle, immer stückchenweise. Wenn sie irgendwo fertig sind, fangen sie wieder neu an, dann fällt die nach 10 Jahren ein, keine Ahnung, hier böser Betonkrebs und wir müssen alles nochmal machen. Und es ist wirklich eine Dauerbaustelle. Mhm. Und ja gut, der Rest ist dann, lass mich lügen, die A24, ne? Ja, ich meine ja. Genau, und ja, also es wird definitiv mal wieder massive Einschränkungen geben. Und aber wie gesagt, also ich bin und bleibe der Überzeugung, es ist, damit man schnell aus Hamburg wieder rauskommt. Ja, wahrscheinlich in die große Stadt Berlin. Ja, jeder will hierher. Ja, ich war ja letztens sogar auch du bei wolltest ich hierher. Ich war ja auch bei euch letztens in der Stadt für einen Tag kurz, wo wir in der Müritz Urlaub gemacht haben. Da sind wir einen Tag mal schnell mit dem Berlin-Brandenburg-Ticket nach Berlin. Aus Mecklenburg, Mecklenburg, Pommern, mit dem Berlin-Brandenburg-Ticket. Genau, das geht von Waren an der Müritz, kann man das machen. Ja, nur der Tag war das Zeitfenster war recht klein jetzt. Man fährt so fast 2 Stunden dahin, 2 Stunden zurück und dann hat mir da noch eine Stadionbesichtigung gemacht im Olympiastadion. Meine Frau wollte noch zu diesem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Hildmann oder sowas, irgendwie nach Charlottenburg, so einen günstigen Burger essen. Und, ach, der Porsche fahrende Veganer Papst. Ja, genau. Der hat seinen Ledersitzen. Der hat ja jetzt am Berliner Tor oder Cottbusser Tor oder irgendwo da jetzt noch so einen Laden aufgemacht, da irgendwie ganz neu, habe ich gelesen. Mhm. Ja, ja, Szene-Ecke. Ja. Ja. Ja, so. Habt ihr denn dann da gegessen? War das denn zu empfehlen? Ging das? Ja, also Tanja hatte nur ein Eis gegessen irgendwie. Wir hatten vorher schon was gegessen irgendwie und dann hat Tanja nur ein veganes Eis irgendwie gegessen. Es ging halt nur den Laden mal sehen da kurz und ich war auch schon durch, als ich auf die Speisekarte geguckt habe. Also alles vegan, alles bio, alles gut, alles schön, aber war irgendwie, ich glaube, man zahlt den Namen da auch noch ganz gut mit, ne? Mhm. Das, also ein veganer Teller für 17,50 Euro. Das, ja. Aber wie gesagt, alles bio, alles gut. Man muss es ja nicht kaufen, ne? Aber du hast mir den Schanzendöner empfohlen, ne? Ja, da muss ich dann genau, also nächstes Mal hin. Da soll ich morgen wieder hin. Genau. Wenn wir uns das nächste Mal nicht in Hamburg treffen, dann kann ich da essen gehen. Ja. Ja, so sieht das aus. Momentan haben wir auch gar nichts geplant, wo wir uns mal wieder treffen. Ne? Da, wie gesagt, in Berlin war ein bisschen kurzfristig alles. Dann hattet ihr noch Baseballtraining von eurem Sohnemann da irgendwie. Mhm. Und naja, ist halt so. Aber man war mal dicht beieinander, ne? Genau. Ich habe die Aura gespürt. Ja, vielleicht sollte ich mir mal ein Haus drucken in Berlin. Was hältst du davon? Das kann man machen. Ne? Für 3.250 Euro kann man sich jetzt ein Haus drucken lassen aus einem 3D-Drucker. Mhm. Oh, völlig verrückt, oder? Das ist ja nett. Also ich kenne 3D-Drucker jetzt irgendwie, das sind so, ich sag mal, kleine Würfel, die man sich auf den Schreibtisch stellen kann und dann so ein bisschen Spaß damit hat. Druckt man sich dann da so, ich sag mal, Art Lego-Steine aus oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, das scheint das komplett die ganzen, das ist so ein großes Gestell, sieht aus wie so ein Baugerüst quasi, was so auf Schienen läuft. Ja, und das druckt dann so Mauer für Mauer, also den kompletten Umriss inklusive Innenwänden einmal immer lang und man soll wohl nachher auch in den Wänden innen sehen, dass das so Schicht für Schicht wirklich aufgedruckt ist irgendwie so. Also, also was mir spottbillig vorkommt, ist der Preis, diese 3.250 Euro, wie das da so schön steht. Ist zwar kein Riesending, aber so als kleine Ferienwohnung und hat wohl, was hatte ich da gelesen, ein Schlafzimmer, eine kleine Küche, ein Wohnzimmer. Und ein Bad. Mehr braucht man eigentlich nicht. Und sogar eine kleine Veranda steht da das Ding noch. Die Frage ist jetzt natürlich, wie lange hält der Kram nachher? Ne? Was ist das denn? Das ist das aus, scheint der, muss der Kunststoff sein eigentlich, oder? Ich glaube, also ich muss zugeben, gefährliches Halbwissen mal wieder, aber dafür sind wir ja berühmt berüchtigt, dass ja im Endeffekt Kunststoff geschmolzen wird und dann wieder aushärtet in der Form, wo es halt irgendwie ausgespritzt wird. Ne? Ja, also so stelle ich mir das jetzt vereinfacht erstmal vor. Und naja, gut, ich sag mal, Wohnraum ist Mangelware in Berlin und woanders wahrscheinlich nicht viel besser. Und ja, wenn man noch so ein 500 Quadratmeter Grundstück da 10 so eine Häuser hinstellt, im Schnitt. Ja, ist wirklich verrückt, was es alles gibt. Aber ist ja im Endeffekt auch, glaube ich, hört man ja jetzt öfter so ein richtiger Trend, so Minimalismus, ne, schön zurückfahren und so, alles back to the roots, wie es so schön heißt und alles klein und übersichtlich und... Das lebe ich mit meinem Wohnwagen ja schon länger aus, dieses back to the roots. Ja, klar, mit einem Fendt, was willst du da erwarten? Ja, eben, auf minimalem Raum das Maximale rausholen. Ne? Ja. Aber von diesen Häusern sollen jetzt bis 2019, so ist irgendwie so eine Gemeinde in El Salvador, sollen irgendwie 100 Stück von diesen 3D-Häusern entstehen irgendwie. Und machen irgendwie so ein Crowdfunding-Projekt irgendwie und soll denn wohl auch für Obdachlosigkeit und so irgendwie dienen. Ja, wenn das dafür dann benutzt wird, natürlich also nicht, eine feine nicht, Sache. Ja. Nicht für Obdachlosigkeit, sondern gegen Obdachlosigkeit. Ja, gegen, ja gut, ja, ist schon. Das, ja, du weißt, was ich meine, ne? Wir verstehen uns. Natürlich, ich verstehe dich, sprich dich aus. Siehst du. Ja, echt, das sind immer so Sachen, da liest man immer in der Zeitung und da muss man manchmal echt zweimal lesen. Denkst du, was, ein Haus drucken? Aber wie gesagt, ich wiederhole mich dazu, aber den Preis finde ich ja wirklich, also für 3.250 Euro, wenn man sieht, was heutzutage die Welt kostet, ist das ja nichts. Ne? Ja, natürlich wirklich mal interessant noch, ob das wirklich der reine Rohbau im Endeffekt ist. Wahrscheinlich also kommt da die Ausstattung und so. Da gehe ich mal von aus, dass das der Rohbau ist. Also dass du drin deine Keramik und so, das wirst du wohl selber noch anbauen müssen, glaube ich. Frage ist, wie das da ist, mit Strom und Wasser und was weiß ich, muss das auch noch alles da rein und statt Zuggipsen dann Dichtplastiken oder sowas. Aber das unverrottbare Haus, ja, brauchst du nicht streichen, nee, das ist, überlebt länger als die Menschheit, ja, ist das als Sondermüll entsorgt oder so. Also von der Sache her ist das gar nicht so ganz doof. Oh. Ja. Aber was ich doof finde, ist, wenn man kranke Ponys bei eBay verschenken will. Na, also, ja, das war also auch eine dieser sehr merkwürdigen Nachrichten, die da kamen, ja. Ja, also da war so ein guter Mann irgendwie, der hatte bei eBay Kleinanzeigen, hat er ja halt seinen Pony zu verschenken, oben in die Überschrift geschrieben. Ja, und wenn man das denn gelesen hat, den Artikel, dann stand da wohl so, ja, dass er eigentlich, wie war das, er sucht einen, der die Tierarztkosten dafür übernimmt oder einen Schlachthof oder irgendwas, weil das Pferd hat irgendwie das Bein gebrochen oder irgendwie sowas, ne? Das war also wirklich, ich muss einmal kurz hier, ja, suchte übers Internet, ja, suchte einen Arzt oder einen Schlachter für eine Notschlachtung seines Pferdes. Das Tier hatte sich demnach ein Bein gebrochen und war verwundet. So, das Tier hatte wohl tierische Schmerzen, was ich was, und er suchte erstmal ganz genüsslich über eBay Kleinanzeigen irgendjemanden, dem er seinen Pony da schenken kann. Also, ja, vor allem, also Schlachter für Notschlachtung, das war jetzt, es geht hier wohl um ein Mini Shetland Pony. Ja. Daraus kriegst du doch keine zwei Rouladen, ja, da wird sich auch kein Schlachter finden. Ne? Also. Oh Mann, das ist echt krank, echt. Aber ja. Das Tier hat ja auch Schmerz, wenn sich das so ein Pferd, ich stelle mir vor, wenn das ein Bein gebrochen hat, das kann doch gar nicht mehr laufen, so wirklich, oder was, oder? Das ist so. Ja. Also das müsstest du eigentlich dann direkt einschläfern oder was weiß ich was und nicht dann noch ein irgendwie ein Schlachter. Das Tier zu verschenken, weil es krank ist, ist natürlich ist schon fast nicht mehr makaber, sondern wirklich krank. Ja. Also weil das ist, weiß ich nicht, wenn man sich Tiere hält, sollte jeder dafür auch verantwortlich sein, dem Tier in welcher Art auch Weise helfen zu können. Ja? Und wenn es nun mal nicht anders geht, dann ist das nun mal bei Tieren auch so. Dann muss es halt eingeschläfert werden, um dem Tier das Leid zu ersparen. Und also sich dann erstmal, wie du schon sagtest, da genüsslich vor einen Rechner zu setzen und so eine Anzeige zu schreiben. Und ich gehe auch davon aus, kein Tierarzt würde sich weigern, wenn man sagt, ich habe hier ein krankes Pferd und das muss eingeschläfert werden, ich bin aber so blank, ich kann nichts bezahlen, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Tierarzt sich umdreht und wieder geht. Ja, ich meine, die sind ja auch gewisserweise zur Hilfeleistung verpflichtet. Mhm. Und also ob der dann nicht so eine Spritze über hat, um dem Tier dann das Leid zu ersparen. Ja, naja. Ich weiß es nicht. Oder wenn ich so bei eBay Kleinanzeigen Tiere kaufen, wäre ich sowieso immer so ein bisschen vorsichtig da irgendwie, weil man, wie oft hört man das, dass da plötzlich irgendwie eine Tierallergie ist oder plötzlicher Arbeitsplatzwechsel und was weiß ich was. Und da holt sie doch entweder irgendwelche Hunde ran, die sonst was erlebt haben. So bei Hunden zum Beispiel, die kriegst du wahrscheinlich gar nicht mehr hingezogen, wie sie gehören. Oder wie man sie gern hätte. Nicht wie sie gehören, wie der Mensch sie gern hätte. Ne? Und ja. Also ich bin immer skeptisch, wenn man sowas, gerade wie gesagt, hey, plötzlich auftretende Hundehaarallergie. Klar gibt das immer mal wieder Familien, wo sowas ist, aber in den meisten Fällen, oder ja, so wie wir hier mit unserem Balu fest zum Tierarzt, Diagnose ist Krebs, und dann sagst du, was weiß ich, bevor ich jetzt da 1.000 Euro in die OP stecke, ne, rein bei eBay Kleinanzeigen, plötzliche Hundehaarallergie. Ne? Der nächste holt sich den Hund und 3 Monate meldet er sich, oh, ihr Hund hat der Krebs, oh nee, echt, oh nein, mein armer Hund. Tut mir so leid. Ja, genau, das ist so scheiße. Aber so eine kranken Menschen gibt's leider auf dieser Welt. Was soll's? Ja, eBay Kleinanzeigen ist sowieso so ein Fall für sich. Da kann man, glaube ich, auch wirklich viel erleben. Also wenn man sich da mal entweder nur drüber beliest oder selbst mal so ein paar Anzeigen gestartet hat. Also, weiß ich nicht, an was für Leute du da gerätst. Ja. Aber gut, das vielleicht. Ich hatte mal so eine Kindereisenbahn da drin, irgendwie da, so eine von Duplo oder sowas war das irgendwie. Und dann kam dann auch so eine Frau da, die schrieb mich dann an da, und ja, sie hätte gern diese Eisenbahn da, aber sie hat das Geld da momentan nicht für. Ich wollte ja nicht 100 Euro haben oder das, weil die waren noch viel teurer. Du weißt ja, was so eine Duplo-Eisenbahn kostet da, ne? So. Naja, und dann irgendwie 100 Euro wollte ich dafür haben. Hätte mich dann noch auf 80 oder was runterhandeln lassen. Sie hat momentan gar kein Geld, aber da Weihnachten vor der Tür steht, ich war ja Fuchs, ich habe die natürlich so kurz vor Weihnachten reingesetzt. Ne? Naja, und dann, ihr könnt sie ihren Kindern nichts schenken und ich sollte ihr die doch günstiger anbieten und sie wird das dann auch in mehreren Raten im nächsten Jahr bezahlen. Und wo ich mir dann dachte, sag mal, geht's noch gut oder was? Wer bin ich denn hier? Und dann fand ich so auf die Drehnummer, ich sollte am Ende das schlechte Gewissen haben, dass ich diese Eisen... Leute gibt es echt, und ich denke so, ey, Leute, das kann doch nicht sein. Und dann vor allem gleich Ratenzahlung anbieten, aber die erste Rate, ich bin doch hier nicht bei Otto, das hier, denn die erste Rate in 100 Tagen fällig, oder was soll ich mal für Werbung machen? Oh Mann, dann habe ich dann ja auch geschrieben, dass das dann die Eisenbahn von meinem Sohn ist irgendwie und das Geld natürlich auch in sein Portemonnaie fließt und nicht in meins und er möchte sich was Neues anschaffen für das Geld und deswegen ist Ratenzahlung schon mal gar nicht möglich und bla bla bla, noch relativ nett, denn aus der Nummer wieder rausgedreht, aber... Ja, ich weiß auch nicht, was manche sich wirklich vorstellen. Ja. Naja. Es ist, wie es ist, ne? Genau. Aber ja, ich weiß nicht, manch einer bietet seine Tiere bei eBay Kleinanzeigen an, manch einer gerade zur Ferienzeit setzt die Tiere an einer Raststätte aus. Aber was da jemand anderem passiert ist, ist natürlich ähnlich gewesen, nur nicht ganz so gewollt und das war kein Tier. Das waren die Töchter. hat dein Vater doch Tatsache seine Töchter aller Raststätte vergessen. Ja? Und das ist so eine Situation, dass... Das ist doch Vorsatz, oder nicht? Also ich meine, wenn man zwei Töchter im Auto hat, die 10 und 14 sind, die muss man doch hören eigentlich, oder nicht? Die schnattern doch. Da wirst du jede Sekunde merken, wo die nicht im Auto sind, ja? Weil es ist plötzlich himmlische Ruhe. Könnt ihr mir auch vorstellen. Wieder schnattern die oder streiten oder... Aber naja... Tja. Wir haben nur Jungs, wir wissen nicht, wie das ist, ne? Naja, noch. Ach ja. Man näht bei der Damenkleidung. Richtig. Ja. Und das nicht zu knapp. Ja. Aber du hast ja das Gute, dass die anderen beiden ja aus dem Gröbsten raus sind und die ja sich schon mit so ein bisschen um die Kleinen nachher kümmern wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ist die Pubertät nicht vielleicht das nächste große Ding? Oder ist das erst das Gröbste, was noch kommt? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Also ich muss sagen, die Pubertät bei unseren, also beim Großen ist sie relativ harmlos verlaufen. Klar, der hat so ein paar Phasen da gehabt, aber ich glaube, das ist bei Jungs wirklich jetzt echt einfacher als bei Mädchen, sondern diese Pubertätsgeschichten, wenn man sich da so mit Kollegen und so austauscht, also die mit den Mädels zu Hause haben da doch ihre größeren Probleme. Durch diese Zickigkeiten und was weiß ich was da alles und kann aber auch natürlich Zufall sein. Ich will ja nur nichts schlecht reden. Ne? Naja, aber auf jeden Fall ist der gute Bursch, wo wollt er hin? Nach Italien wollt er fahren oder was? Wollt zum Gardasee Richtung Gardasee, genau. Und ja, nur ein kurzer Tankstopp und er hat dann irgendwie da schön getankt. Die Mädels waren mal kurz auf Toilette und sind wiedergekommen und haben dann gesagt, Papa? Nanu? Ja, und irgendwie gab es dann noch das Problem, also sie kannten dann die Handynummer des Vaters nicht auswendig und vermutlich konnte der Vater, wenn er es denn gleich gemerkt hätte, auch nicht unbedingt wenden, ne? Das war ein bisschen schwierig auf der Autobahn in aller Regel, macht zwar der eine oder andere Mal, aber führt doch zu Irritationen. Und angeblich hat er es dann irgendwie etliche Kilometer später noch nicht mal gemerkt und wurde dann angerufen von seiner Frau. Weil die Kinder also nur die Mutter anrufen konnten und aber nach 48 Anrufversuchen meldete sich der 47-Jährige schließlich am frühen Samstagmorgen bei der Einsatzzentrale in Rosenheim. Nur 48 Anrufversuche, also. Ne? Ja, gut, vielleicht war er das gewöhnt, wenn die Frau irgendwie nervt, dann gehe ich ihm halt nicht ran, aber was soll der Quatsch? Oder Radio war schön laut oder naja. Also kurios, weiß nicht, also ich glaube, ich könnte aus Versehen meine Kinder irgendwo vergessen. Ja. Oh, nee, ich glaube ich auch nicht. Also das müsste schon ganz blöd. Ne? Selbst wenn du das gar nicht merkst, wenn du auf Toilette gehst und denkst, die beiden sagen erst so, nee, wir müssen nicht. Und dann gehst du auf Toilette und die gehen irgendwie in die Tankstelle, kaufen sich irgendwas und du kommst wieder, dann steigst du nicht ins Auto, ohne einen Blick zu machen und fährst los, oder? Also weiß nicht, wenn man die Frau vergisst, ja, okay. Aber die Kinder. Naja, also. Naja, es ist wie es ist. Ne? Aber es klingt auch sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ja, was haben wir noch Schönes hier? Ein Kinderfilm hast du noch mitgebracht hier. Das ist ein Kinderfilm, ist ein Skandalfilm des Jahres. Was ist denn da los? Ja, richtig. Also es begab sich zu Ostern diesen Jahres, dass also meine Kinder unbedingt mal wieder ins Kino wollten und sie wollten sich Peter Hase anschauen. Das ist also eine Verfilmung eines Kinderbuchklassikers. Gut, ich kannte es jetzt nicht. Aber die Kinder wollten ihn unbedingt gucken und deshalb mich mal so ein bisschen dazu belesen, Kinotickets gekauft und so weiter und deshalb auch darauf gestoßen, dass also die Berliner Morgenpost geschrieben hat, ausgerechnet ein Kinderfilm ist der Skandalfilm des Jahres. Und dann ging es im Endeffekt darum, ich dachte jetzt, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Irgendwas, weiß ich, was Rassistisches, irgendwas Sexuelles. Hätte ich jetzt auch mitgerechnet mit sowas irgendwie, ja. Na, wenn irgendwas ein Skandalfilm ist, rechnet man ja wirklich irgendwie mit dem Schlimmsten. Und ja, also, es ging dann im Endeffekt darum, um Brombeeren. Ja. Der Hauptdarsteller in diesem Film ist gegen Brombeeren allergisch. Und ja, ich will jetzt nicht diese ganze Geschichte vom Film, aber es geht darum, dass irgendwie die Hasen irgendwie versuchen, sich mit diesem Hauptdarsteller, dem Thomas, da ja, ich sag mal, vereinfacht anzulegen und ihn irgendwie niederzustrecken und damit sie da also irgendwas erreichen können. Und für diesen Zweck, weil sie wissen, der ist gegen Brombeeren allergisch, schießen sie ihm mit einer Zwille eine Brombeere in den Mund. Das war jetzt schon der Skandal, weil ein Allergikerverband aus den USA, ja, hat da draus gesehen oder hat darin gesehen, die fahrlässige Verharmlosung der einer Allergie oder des allergischen Schocks und hat zum Boykott des Films aufgerufen. Ja. Und ja, der Film wurde nun nicht vom Markt genommen. Ganz so weit ging es dann zum Glück nicht. Ist, ja, ging auch irgendwie für mich ein bisschen weit. Also ob das jetzt wirklich einen Skandal ausmacht, aber es hat zumindest dazu geführt, dass also der Sony-Konzern sich entschuldigt hat, ganz offiziell, und hat allen Eltern ganz dringend geraten, also mit ihren Kindern über die Gefahren von Allergien zu sprechen. Ne? Also wahrscheinlich nicht, dass sie jetzt bei nächstbester Gelegenheit ihrem Kontrahenten, der immer abschreibt in der Schule, dem also irgendwie eine Brombeere ins Essen mischen oder eine Haselnuss, damit der einen allergischen Schock kriegt. Also weiß ich nicht. Das ist schon sehr komisch, was, das Ganze, oder? Was manche Leute da als Skandal werten, aber ja, ist, also es ist und bleibt ein Kinderfilm und damit ist eigentlich auch gut, oder? Also, wie gesagt, ich dachte, irgendwelche Gewaltszenen oder wird da jetzt der Hase zerfleddert, ja, oder? Ja, irgendwas liest du ja so aus. Ein Kinderfilm ist der Skandalfilm des Jahres. Alleine des Jahres, also kann ja jetzt nichts Schlimmes mehr kommen, wenn Ostern schon der Skandalfilm des Jahres versteht. Ja, gut, jetzt muss man dazu natürlich sagen, Berliner Morgenpost gehört zum Springer Verlag und die Überschrift muss natürlich auch ungefähr so lauten. Na gut, aber ich sag mal, vom Springer Verlag lieben wir ja auch so ein bisschen mit dem Podcast, ne? Das ist auch wieder wahr, ja. Also sag mal, wenn wir anfangen, Springer zu boykottieren, dann wird's schwierig, ja. Ja. Ja, siehst du, haben wir den Kinderfilm auch abgearbeitet. Dann habe ich hier noch, ja, da war ich ja erst vor kurzem, deswegen konnte ich so ein bisschen was mit anfangen. Und zwar hattest du noch mal reingebracht, hier, wenn die S-Bahn im Großeinsatz ist. Und zwar geht das da ums Olympiastadion in Berlin, wo ja normalerweise, ich war jetzt so völlig außerhalb, dass da irgendwie ein Spiel war oder irgendein Konzert oder sonst irgendwas, was da noch so stattfindet, Leichtathletik. Ich glaube, das sind so die Hauptsachen, ne? So Fußball, Leichtathletik und Konzerte halt, ne? Genau. Und da haben die so einen riesengroßen S-Bahnhof da gebaut vor dem Olympiastadion, hat irgendwie 6 Gleise. Und im Normalbetrieb fährt, glaube ich, nur einmal die U3, glaube ich, Richtung Spandau und zurück. Die fährt da, glaube ich, nur auf einem Gleis irgendwie, ne? Oder 2 Gleise. Ja, die S ist es ja. S3 und S9. S, genau. Aber gut, genau. Das geht natürlich zu sehr ins Detail. Also ich fahre durch diesen Bahnhof, also die 6 Gleise, die du beschrieben hast, das ist ein als Sackbahnhof angelegt, ne? Also als Endbahnhof quasi. Und 2 Gleise zusätzlich, also insgesamt 8 dementsprechend. Die 2 zusätzlichen Gleise sind Durchgangsgleise, ne, die S3 und die S9, die dann auch zum Fernbahnhof Spandau durchfährt. Und das ist meine Arbeitsstrecke. Also ich bin jeden Tag mindestens 2-mal in diesem S-Bahnhof vorbei. Genau, ich muss eine Station weiter aussteigen quasi. Hätten wir dich ja noch fast auf der Arbeit besuchen können. Dann solltest du frei, ne? Nee, ich war arbeiten. Ach, also jetzt sagst du mir, dass eine Station weiter ist. Das ist ja auch wieder ein Skandal für sich, ne? Eine Grauzone. Mein lieber Marco, ich könnte jetzt noch mal den Telegram-Chat auskramen, indem ich dir sogar eine Karte geschickt habe, wie weit wir entfernt sind. Also, okay. Aber das war doch vom Trainingsplatz, oder nicht? Nee, das nee? War dann ein Missverständnis. Okay. Ja, ist okay. Du brauchst jetzt nicht im Podcast offen sagen, dass du mich nicht sehen wolltest, sondern wir können das gerne weiter so durchspielen, dass das ein Missverständnis war. Okay. Ich halte da voll zu dir. Ja, das ist schön. So, dann mach weiter. Ja, jedenfalls die S-Bahn, also es war so ein schöner, so ein bisschen, ja, Doku-Artikel, sag ich mal, was die S-Bahn da so leistet, um die Zuschauer des Olympiastadions hin und wieder wegzufahren, sind wohl rund, ja, wie viel gehen ins Olympiastadion? Du warst jetzt gerade da. 70.000, also glaube ich. Gute 70.000, ja. Genau. Bei Konzerten ein bisschen mehr durch die Stehplätze, aber immer so die Größenordnung. Aber da habe ich ja gelernt, durch Konzerte sind das gar nicht so wesentlich viel mehr. Weil wenn du jetzt natürlich eine Bühne im Stadion aufbaust, fällt ja meistens eine komplette Kurve schon mal weg an Zuschauerplätzen. Das kommt drauf an, wenn du eine Mittelbühne hast, nicht, falls ich mal klug scheißern dürfte. Ja? Ist ja nicht so, dass ich nicht mal in einer Konzerthalle gearbeitet hätte. Darf ich weitermachen? Ja. Es sind rund 70.000, ist ja in Ordnung. Und ungefähr 40.000 davon sind also mit der S-Bahn unterwegs. Und die wollen natürlich alle in etwa zur gleichen Zeit ankommen und auch in etwa wieder zur gleichen Zeit abfahren. Und ja, diesen Artikel verlinken wir einfach mal. Das jetzt im Detail auseinanderzunehmen, geht natürlich ein bisschen zu weit. Aber ist wirklich ganz interessant, was die S-Bahn da so, so auffährt. Im wahrsten Sinne. Pro Stunde fahren da weg oder sowas, ne? Also das Ankommen scheint sich ja noch ein bisschen auseinander zu zehren, stand da irgendwie, weil der, wenn jetzt, sag ich, um 20 Uhr Konzertbeginn ist, einige sind schon um 18 Uhr da, einige sind um 19 Uhr da, Lars kommt wahrscheinlich wieder 5 Minuten zu spät, wie ich ihn kenne. Wie immer, ja. Und deswegen teilt sich das da noch so ein bisschen auf. Aber anders ist natürlich, ne, wenn das zu Ende ist, weil dann strömen sie alle los, es ist spät, alle wollen nach Hause oder noch in die Stadt, ja, oder irgendwas. Und dann geht das ja wohl einmal richtig kurze Sache da, ne? Und ich weiß gar nicht, ich bin jetzt ja selber mit der S-Bahn da gewesen, aber gibt es da große Parkmöglichkeiten für Autos in der Nähe? Da kommen, glaube ich, relativ viele auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ne? Ja, also es gibt natürlich es gibt große Parkplätze, inzwischen einen weniger, weil da steht jetzt meine Arbeitsstätte auf einem dieser ehemaligen Parkplätze. Mhm. Aber es wird natürlich wie immer empfohlen, bei jeder Großveranstaltung mit öffentlichen anzureisen, weil auch der Verkehr ja dann nicht wirklich schön ist, der dann da entsteht. Es gibt einen Haufen Anwohner rundherum ums Olympiastadion. Ist auch immer wieder problematisch, was Lärm angeht und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, bei jeder Veranstaltung die üblichen Anrufe bei der Polizei und dem Ordnungsamt wegen Lärmbelästigung. Vermutlich wohnen die Leute aber alle noch nicht so lange, wie dieses Stadion schon steht. Also es wusste eigentlich jeder, der da hinzieht, auf was er sich einlässt. Aber gut, vielleicht auch zu einfach gedacht. Naja, aber wie gesagt, also die, ein U-Bahnhof ist noch mit angeschlossen, die U2, an einer anderen Seite, das ist das, die Ostseite des Olympiastadions, da ist auch noch U-Bahn, ja, also es sind Busse dementsprechend, die Heerstraße in Berlin ist eine sehr große Ein- und Ausfallstraße nach und von Berlin aus, also prinzipiell kriegt eigentlich jeder notfalls auch noch seinen Parkplatz. Die Frage ist, wie weit muss er dann noch dahin laufen? Ja, mit der S-Bahn, wie gesagt, an sich kommen da eigentlich alle relativ zügig hin und auch wieder weg. Aber das ist halt ein logistischer Aufwand. Ist vielleicht noch ein ganz nettes Schmankerl dabei, dass der hier interviewt wurde, wenn ich das richtig sehe, ist der von der S-Bahn. Genau, für Bereiche Disposition, Sicherheit etc. in der Leitstelle beschäftigt und der selbst ist HSV-Fan. Ach, das Schande. Zumindest zu der Zeitpunkt noch gewesen. Auch wenn er das gerade nicht laut sagen darf. Ja, okay. Es gibt immer noch Irrgeleitete. Unsere Stadionführerin bei der Olympiastadionführung, das war auch keine vom Hertha BSC. Also, ich glaube, sie war eher so die Unionerin, aber sie wollte es auch nicht sagen. Und irgendeiner fragte, bist du denn auch immer hier zu den Heimspielen? Und da sagte sie so, nee, also Hertha ist jetzt nicht gerade so mein Verein. Es gibt ja noch andere Vereine in Berlin. So, das war also es war weniger auf Hertha bezogen als auf das Stadion allgemein, ne? Ja, also die Führung war über das Stadion allgemein, ja. Es ist ja auch, das Olympiastadion ist ja auch so, ich habe jetzt schon so ein paar mehr Stadionführungen durchgemacht, also auch schon in Gelsenkirchen oder bei uns zu Hause St. Pauli, Millerntor und so weiter. Das sind ja alles so Fußballstadien. Da ist ja dann auch alles in Vereinsfarben, auch die Mannschaftskabinen und die Gänge unter den Tribünen und das ist alles so ein bisschen, bei St. Pauli so ein bisschen braun-weiß und dann hängen mal hier ein paar Trikots da, ein paar Sachen, hier mal irgendeine Bande und also alles auf Fußball getrimmt. Und das Olympiastadion ist eigentlich alles in grau, alle Sitzschalen sind grau, die Umkleidekabinen sind ganz normale, helle Holzschränke und drinne, also nix in Hertha-Farben, blau-weiß irgendwie. Mhm. Und die sagten halt, das kommt daher, weil das Olympiastadion ist halt denkmalgeschützt. Und die Denkmalschützer haben halt gesagt so, nee, also hier kommen jetzt nicht irgendwelche Wände, die blau-weiß gemalt werden oder sonst irgendwas. Mhm. Dann wollten die Hertha-Fans damals zumindest blau-weiße Sitzschalen haben, um zumindest irgendwie da ihre Härte, wenn das Stadion leer ist, dass zumindest irgendwie Hertha BSC dann steht oder sowas. Und auch wenn Fußballspiele sind, weil bei Hertha ist ja bekannt, dass das Stadion eigentlich nie ausverkauft ist. Also es ist ausverkauft, glaube ich, wenn sie gegen Bayern spielen, glaube ich, ist das vielleicht mal ausverkauft annähernd. Vielleicht ja, die Top-Spiele. Vielleicht nochmal gegen Dortmund oder so, mal, ja. Genau. Mhm. Und dann der Rest ist nicht ausverkauft. Und irgendwie hat man dann Kompromiss mit den Hertha-Fans gefunden und gesagt, so pass auf, wir können das alles nicht machen, das Stadion steht unter Denkmalschutz, wir können hier nichts anbauen für euch großartig. Das Stadion gehört letztendlich auch der Stadt und nicht der Hertha BSC, für den Verein. Mhm. Und dann hat man den Kompromiss gefunden, dass man halt diese blaue Laufbahn, das ist ja quasi auch so ein bisschen Markenzeichen fürs Olympiastadion, ne? Diese blaue Laufbahn um den Rasen rum, das gibt's, glaube ich, also ich wüsste nicht, dass es noch irgendwo eine blau gibt. In der Regel sind die ja rot, diese Bahn, diese Laufbahn. Mhm. Und da ist hier halt richtig knackeblau. Und deswegen soll ja dieser Usain Bolt, der aus dem Weltrekord da gelaufen haben, weil diese blaue Bahn halt etwas härter ist als die rote irgendwie und dadurch ist er wohl mehr auf Geschwindigkeit gekommen, sagt man so nach. Und aber es soll wohl unter Leichtathleten auch bekannt sein, dass diese blaue Bahn in Berlin besonders gut ist, um irgendwelche Rekorde zu laufen oder sonst irgendwas. So, wer mehr wissen will, muss mal so eine Stadionführung machen. Ne? Glauben wir es jetzt einfach mal. Ja. Ja, war schon ganz interessant, auch wie das entstanden ist. Es ging halt auch so ein bisschen nicht nur, also wie gesagt, Gelsenkirchen, St. Pauli, reine Fußballführung. Hm. Und da war wirklich so ein bisschen, ja, so eine Geschichtsführung auch, ne, wo mit Hitler, Olympische Spiele und so weiter und so fort, wie das Ganze dann entstanden ist, dass es damals eigentlich ein Reitstadion war, was komplett abgerissen worden ist und Hitler dann da das Olympiastadion gebaut hat und, ach, dass das Dach nicht rauf musste wegen der Olympiade und das Dach noch erweitert werden musste, damit man ein Fünf-Sterne-Stadion ist und Champions-League-Spiele austragen kann und all so ein Tüdelüt, was da halt alles so, ja. War gut, schon genug gesund. Fußball. Ja, langweilig. Genau. Aber das war ja nun geschichtsträchtig über das Stadion, ne? Nicht über Fußball. Ja, na klar. So. Ich wollte aber. Ja, aber ich gebe ja zu, ich habe mir auch schon mal mit der Familie wegen unserem großen Kind das Stadion von Borussia Dortmund angeguckt und auch das war eine ziemlich interessante Führung und auch da ist es ja wirklich ein reines Fußballstadion und damals auch noch konnten sie natürlich erzählen, damals war im Sommer letzten Jahres, dass also zu dem Zeitpunkt war Dortmund in, oh, ich weiß es nicht, 30, 35 Heimspielen ungeschlagen, das hat sie inzwischen auch schon mehr als erledigt, aber das war auch ganz interessant. Und ja, also dafür, dass ich so dicht am Olympiastadion dran bin, muss ich auch mal so eine Führung machen. Das kostet irgendwie eine Familienkarte, irgendwie 29 Euro, zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern sogar, glaube ich. Das wird bei dir genau passen. Ja, na siehst du. Aber solltet ihr noch jetzt ohne Kinderwagen machen oder mit Tragetuch, weil man muss auch ein paar Treppen laufen, ne? Mhm. Na, nur mal so zur Info, so Insiderwissen ein bisschen weitergeben, weißt du? Mhm. Ich danke dir viermal. Gerne. Ich erkläre dir Berlin. Mm. Ja, genug drauf schon geritten auf dem Thema. Was haben wir noch hier Feines? Genug der Fußballthemen, würde ich sagen. Kommen wir zu den wirklich schönen Sachen des Lebens. Hausaufgaben. Hausaufgaben, ach Gott. Wir erinnern uns gerne zurück an die Zeit, wo wir noch Hausaufgaben machen mussten. Aber ein Junge aus Baden-Württemberg war damit anscheinend so ein bisschen überfordert, habe ich gelesen. Und hat sich dann einfach Hilfe geholt. Und ich sag mal, wenn man Hilfe braucht, dann... Freund und Helfer. Freund und Helfer, ne, das sagt es ja schon. Hat er kurzerhand mal die 110 gewählt und hat sich die Polizei zur Hilfe geholt. Aber er hat also nicht gesagt, ah, ich brauche mal hier Hilfe bei den Hausaufgaben, sondern er war also so aufgelöst, und hat also nur ins Telefon gewimmert und war also völlig fertig und auf einmal ist die Verbindung abgebrochen. Dass die Polizei jetzt in der Leitstelle auch gar nicht wusste, was ist jetzt mit dem Jungen? Und ja, gut, Polizei kriegt ja glücklicherweise zu jedem mindestens Festnetzanschluss, ich glaube auch zu den Mobilanschlüssen, die Adresse, die hinterlegte, angezeigt. Und haben dann kurzerhand also mal einen Streifenwagen hingeschickt, um zu überprüfen, was mit dem Jungen jetzt ist. Ne, könnte ja, hätte ja alles sein können, der verletzt oder keine Ahnung, sitzt da neben seinen verletzten Eltern und kriegt kein Wort raus und die Verbindung bricht ab. Ja, also die kurzerhand hingedüst und dann ist er rausgerückt mit der Sprache. Er hätte also wirklich gerne Hilfe bei der Bearbeitung seiner Hausaufgaben und das ist dann natürlich, ja, nicht so der richtige Weg vielleicht. Da sollte man dann mit dem Jungen vielleicht nochmal sprechen, dass der Notruf dann für andere Sachen gedacht ist. Man sagt ja immer, der Freund und Helfer. Wie sagte mein Opa immer, man kann ruhig dumm sein und muss sich nur zu helfen wissen. Und das hat der Junge umgesetzt. Ne? Er hat es versucht, ja. Ganz schön ist noch so der letzte Schlusssatz hier, um welche Aufgaben es sich handelte und ob die Beamten helfen konnten, teilte die Polizei nicht. Also das... Aber gut, ich gehe auch davon aus, dass bei einem Kind wird da jetzt nicht irgendwie wegen Missbrauch des Notrufs ermittelt oder so. Das denke ich auch mal nicht. Ich denke mal, es gab ein ordentliches Du-Du mit Aufklärung darüber, dass der Notruf, wie gesagt, für wichtigere Sachen da ist. Und ich glaube, das hat ihm dann auch gereicht, also wenn ich mir das so vorstelle. Naja, es sind halt Kinder. Ne? Also da kann man sich auch wirklich Schlimmeres vorstellen, was Kinder so anstellen können, als mal versehentlich die Polizei zu rufen. Ne? Und stell dir vor, du bist ein Ehemann, ne? Und baust was. Habe ich, bin ich, ja. Bist du, ja. Und du musst auf den Baum hoch. Okay, da hört es bei mir zumindest schon mal auf. Weil deine Frau hinter dir her ist. Ne? Ja. So ist es nämlich passiert in Wort am Rhein. Ein Mann muss nach Ehestreit aus Baum gerettet werden. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, der Gute hat nämlich mächtig die Büchse voll gehabt und ist irgendwie 15 Meter den Baum hochgeklettert. Sie wird schon ihren Grund gehabt haben, ne? Also. Naja, und da hängt er irgendwie oben 2 Stunden da und wollte nicht runterkommen und dann hat die haben dann die Polizei herbeigerufen, dass da oben irgendwie ein Mann im Baum sitzt irgendwie. Ja, und beim Herunterklettern verließ ihn dann so ein bisschen die Kräfte und dann musste tatsächlich die Polizei und Feuerwehr ihn mit dem Korb und der Drehleiter auf den Boden zurückholen, ne? Und damit der 47-Jährige erschöpft ins Krankenhaus gebracht wird. Und wahrscheinlich auch auf den Boden der Tatsachen dann wieder zurück, wenn dann seine Frau ihn dann doch wieder erreicht. Ja? Also. Aber hier steht so schön, die Ehefrau des Mannes regte sich nach Angaben eines Polizeisprechers so sehr auf, dass sie den Ort des Geschehens noch während des Rettungseinsatzes verließ. Also, die war richtig auf Draht, die gute Frau. Oh Mann. Ja, da haben wir beide es also, doch gar nicht so schlecht, ne, oder? Liebe Kinder, für Hausaufgaben nein, wenn ihr einen Mann auf dem Baum seht und unten eine fuchtelnde Frau, dann ja. Ja. Ja. Oh Mann. Sachen gibt das echt. Naja. Ja. Was haben wir denn noch hier? Ja, du wolltest noch unsere Frauen zu Ende loben, Entschuldigung. Also ich kann offen reden, ich glaube, meine Frau hört den Podcast nicht. Ja, ich glaube. Aber ja. Ja, meine Frau hört ja generell keinen Podcast irgendwie, so weiß ich auch nicht. Na, nur vereinzelt mal, ne? Ich muss da mal, glaube ich, mal wieder aufnehmen, glaube ich. So was Schönes. Ja, was haben wir denn noch mit den Eheleuten? Ich habe hier noch einen, der hier irgendwie mit seiner Geliebten im Bett, im Ehebett schläft. Und die Geliebte, okay, ja. Und die Geliebte ist aber nicht die Ehefrau natürlich, weil sie halt die Geliebte ist. Und da werden wir wieder bei unserem Plastikproblem von vorhin. Ne? Und zwar ist das irgendwie so ein Mann aus Großbritannien, der hat irgendwie so ein Fable für Sexpuppen halt irgendwie. Und der führt irgendwie so eine Dreiecksbeziehung da irgendwie, lebt mit seiner Frau und der Geliebten unter einem Dach. Und ja, seine Frau hat das wohl eingesehen, dass ihr Mann da irgendwie so einen Tick hat da irgendwie. Und ja, kann da wohl auch ganz gut mit umgehen. Mit der Situation und die schläft wohl auch da mit dem Bett, die Puppe und also und sie war okay. Sie war irgendwie 9 Monate war sie irgendwie weg, die Frau, ich weiß jetzt gar nicht mehr auf die Schnelle, wo sie war. Ja, und als sie zurückkehrte, hatte er sich irgendwie diese Puppe angeschafft und sie war dann ja schon ganz froh, dass er sich während der Zeit nur so eine Puppe geholt hat irgendwie und ach gut, man kann sich das auch schön reden, ne? Also, na klar. Ja. Oh, und dann also, er wird die Puppe vermutlich nicht heiraten, von daher ist Wer weiß. Na gut. Ja, und es ist sogar so, dass sie die Puppe auch abends manchmal so das Fernsehprogramm drüber entscheidet, was denn so im Fernsehen läuft. Er fragt dann die Puppe, was sie gucken will. Und weil das alles so gut läuft, hat er inzwischen auch irgendwie 2 weitere Gummipuppen, also er hat jetzt schon 3 Gummipuppen. Und hier steht dann, während James und Tine TV gucken, sitzen die 3 Gummidamen aufgereiht auf einer eigenen Couch im Wohnzimmer. Wenn du die Sendung nicht magst, schalte um, sagt James zu einer seiner Freundinnen und drückt dir die Fernbedienung in die Hand. Ja, also. Aber die sind immer ganz nett, die wollen immer das Gleiche gucken, ne? Und sie überstimmen natürlich dann auch die Frau, also. Die sind in der Mehrheit. Oh Mann. Ja. Und dann hat sie mir irgendwie vor die Wahl gesagt, irgendwann hat wohl gesagt, ja, was würden sie sich denn entscheiden, wenn es darauf ankommen würde, wenn ihre Frau das nächste akzeptieren würde, für ihre Frau oder für die Gummipuppen. Da sagt er dann ganz cool, ich wüsste ehrlich nicht, wen ich wählen würde. Also. Okay, ja. Ja, wenigstens ehrlich, ne? Ja, also, ich sag mal, die Frau kann nicht behaupten, sie wüsste nicht, woran sie ist, weil, also, er geht ja recht offen mit der Situation um. Ja. Und dazu gehört ja auch immer jemand, der es sich gefallen lässt, ne? Genau. Hm. Naja, die Ehemänner, ne? Hast du auch so eine Puppe zu Hause, ne? Nein. Nicht mehr. Nein. Nicht mehr. Na gut. Ja, so. Ich scroll hier durch unser Skript. Das ist aber auch lang heute, ne? Was haben wir denn noch hier Schönes? Ja. Bürgermeister verspricht einen Feiertag für Berlin. Was soll da denn nun schon wieder? Oder ist das der für uns hier der Reformationstag? Ne, den bekommt ihr doch auch, oder? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe und ich glaube, es geht noch um einen zusätzlichen. Ja? Und ja. Da wird halt momentan noch so ein bisschen, ja, Berlin hat im Vergleich zu, ich sage jetzt einfach mal allen anderen Bundesländern. Außer Schleswig-Holstein, ne? Naja, wirklich am wenigsten Feiertage. Ja? Gesetzliche Feiertage, das ist, geht hier gegen null. Ja, ach, annähernd. Also wirklich. Das auf. Ja, und vor allem, also das für mich persönlich jetzt, das Blöde daran ist ja auch noch, ich als Ausgewanderter, ne, ich bin ja zugezogener Brandenburger, mir hilft es ja nichts, wenn Brandenburg einen Feiertag hat. Ich darf dann trotzdem nach Berlin fahren und da arbeiten. Also von daher ist das schon ganz gut, dass jetzt Berlin noch einen Feiertag bekommt, damit ich dann auch mal davon profitiere. Ja. Ah. Also ihr zählt noch zu Brandenburg, da wo ihr wohnt, oder was? Das ist Brandenburg, ganz genau. Hm. Natürlich doof, ne? Och, naja, vom Prinzip her ganz gut, aber wie gesagt, in der Situation. Ja, also ist ja irgendwie anscheinend momentan überall so ein bisschen in der Diskussion, wobei ich glaube, so die südlichen Gefilde brauchen sich nicht allzu sehr beschweren. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, mehr geht immer, klar, man will immer mehr, aber ja, und das stößt momentan auch auf komischerweise relativ wenig Gegenwehr, ne? Also sonst habe ich das so in Erinnerung, wenn so eine Diskussion aufkam, dass gleich, weiß ich, Arbeitgeberverbände nein und das kostet so viel und aber diesmal wird das alles so, ja, so nach dem Motto, macht doch, sucht euch einen Tag aus und eigentlich geht's nicht mehr ob, also darum, ob ein Feiertag eingeführt wird, sondern nur noch welcher. Und die Berliner Politik möchte halt einen geschichtlichen Zusammenhang irgendwie haben. Mhm. Ja, und eigentlich geht's nur noch darum und dann wird das hoffentlich bald entschieden und komme ich vielleicht schon in diesem laufenden Jahr dazu, diesen Feiertag dann auch genießen zu können. Ja, bei uns gibt's dieses Jahr auch schon da den 31.10., den Halloween-Feiertag. Ja. Mhm. Oder war das jetzt? Nee, Reformationstag war das, ne? Oh, auf jeden Fall ist ja zufällig auch Halloween an dem Tag und ist jetzt Feiertag. Ich hätte mir den Tag eigentlich fast noch ein bisschen mehr Richtung Sommer gewünscht, aber jetzt nachher hier so Mai, Juni haben wir auch ein paar Feiertage, ne, mit 1. Mai und Himmelfahrt und Pfingsten und nur so als alter Camper ist 31. Oktober schon immer recht spät. Das könnte man vielleicht für die letzte Abschlussfahrt noch machen, so letztes langes Wochenende, wenn es passt irgendwie, ne. Aber dann ist aber auch schon knapp an der Grenze. Naja, wenn es hinkommt, könnte man das nutzen für die sogenannten Halloweeks im Heidepark. Ja? Das ist kein Werbeblock, sondern einfach eine Veranstaltung im Heidepark, die wir persönlich ganz gerne mitnehmen, nochmal so als Saisonabschluss. Da haben wir Dauerkarten für den Heidepark und das ist immer ein schöner Familienausflug dahin. Ihr habt ja diese, wie heißen die, Merlin-Karten oder sowas? Genau. Oh. Das kann ich aus voller Überzeugung empfehlen. Ohne einen Vorteil daraus zu ziehen. Na gut, ihr habt aber in Berlin noch ein bisschen was in der Nähe. Ihr habt ja euer hier, wie heißt das, Aqua-Ding da? Das Sea Life. Sea Life, Madame Tussauds, glaube ich, ist das auch noch, ne, was damit zählt. Genau, das Legoland, Discovery Center, also eine kleine Legoland-Örtlichkeit. Nicht zu vergleichen mit den Lego-Ländern. Mehrzahl von Legoland? Erzähl mal, Herr Oberlehrer. Legolands? Lego-Länder. Ja, gut. in Deutschland und in Dänemark, da sind wir auch ab und zu mal. Das ist in beiden schon gewesen. Auch ganz nett, gerade für, also so als Grundprinzip, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ja, mach mal weiter, vielleicht kriegen wir beide zwei Karten. Ach so, ja gut, ich brauche ja in Zukunft dann fast schon fünf Dauerkarten. Ja. Legoland empfiehlt sich aus meiner Sicht, meiner persönlichen Meinung, eher für etwas jüngere Gäste, also Familien mit jüngeren Kindern, wobei der Heidepark dann eher so ab 12 noch interessanter, 12, 14 noch interessanter wird, weil einfach die Attraktionen dann mehr werden. Ne? Der TÜV schreibt ja dann immer vor, wie groß die Kinder sein müssen. Das geht also nicht, oder einmal geht's zwar auch ums Alter, aber vor allem um die Größe, wegen den ja, Rückhalteeinrichtungen und so weiter, die Sicherheitseinrichtungen der Achterbahn und so. Und da ist so ab 1,20, 1,40, da geht's dann richtig los, dass die Kinder noch mehr Spaß haben. Und also wer da mal plant, in Freizeitparks zu gehen, zumindest Legoland und Heidepark, kennen wir in- und auswendig. Und das kann man schon mal machen. Ja, gut. Mhm. So viel dazu. Haben wir das auch. Mit eurem Feiertag. Bisschen Werbung. Was haben wir denn noch? Wir haben ja diesmal so viel aus Berlin. Es wird doch Zeit, dass man wieder ein bisschen was aus Hamburg findet. Ich soll ja morgen wieder nach Hamburg. Vielleicht fällt mir da nochmal Echo was auf. Ich muss unsere Morgenpost hier mal besser studieren, glaube ich. Mir fällt nämlich jetzt schon wieder auf, hier in Berlin Schlägerei nach Oralverkehr in der S-Bahn. Das klingt ja auch sehr interessant wieder. Damit wir auch mal unten rum wiederkommen hier so ein bisschen. Wir sind hier völlig... Genau, es gibt also nicht nur Gummipuppen, sondern auch noch Oralverkehr. Ja. Ja. Und da ich ja, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie hier... Ja, aber du sagtest doch beim letzten Mal schon, dass in der S-Bahn irgendwie Taschentücher verteilt wird. Hat das was... Hängt das zusammen mit dem? Oder? Weiß ich nicht, ob die das brauchten, ob da irgendwas daneben gegangen ist, aber nee, das war also wirklich irgendwie am, naja, mehr oder weniger am helllichten Tage. Gut, das war wohl gegen Abend, glaube ich, ne, diese Sache, dass also Fahrgästen aufgefallen ist, dass die sich da so ein bisschen vergnügt haben. Und zwar jetzt nicht unbedingt zurückgezogen in irgendeine Ecke, wo keiner war, sondern vor den Augen anderer Fahrgäste. Inklusive auch einiger Kinder. Und spätestens da hört es dann natürlich auch auf. Ja. Das ist dann kein Spaß mehr unbedingt. Und eine, also es haben erst wohl angeblich laut diesem Artikel von Spiegel Online so alle ein bisschen verstohlen weggeschaut. Aber eine 18-Jährige, die das also beobachtet hat oder darauf aufmerksam wurde, hat sich eingemischt, hat also das Pärchen dazu aufgefordert, das doch bitte sein zu lassen oder vielleicht eine andere Örtlichkeit zu suchen. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass also dieses Pärchen, ein 38-Jähriger mit seiner 19-jährigen Begleitung, dann diese 18-Jährige, die eingeschritten ist, dann mit Faustschlägen bedacht hat. Ja. Und ja, gut, nur war man nicht dabei, aber eigentlich gibt es keine Situation, die also körperliche Gewalt rechtfertigt. Ja. Von daher wird da sicherlich ein kleines Wortgefecht entstanden sein und dann flogen die Fäuste und ein anderer Fahrgast hat dann die Notbremse gezogen und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Dieses Pärchen ist dann erstmal irgendwie abgehauen, konnte dann aber von der Bundespolizei im Bahnhofsbereich doch noch festgenommen werden aufgrund von Zeugenaussagen und von Videoüberwachung. Ja, also das ist dann einer der Fälle, wo Videoüberwachung dann kurzfristig anscheinend doch geholfen hat. Ja, da war noch Alkohol im Spiel oder was, oder? Das ist auch ja, da, also irgendwelche... Alkohol, irgendwelche Drogen oder was weiß ich was. Normal macht man sowas ja nicht, oder? Also, nee. Was anderes fällt mir da gar nicht mehr zu ein. Ne? Also, wie gesagt, das weiß ich nicht, mag ja mal die ein oder andere Situation geben, wo es einen überkommt, aber dann auch in gewisser Weise ein bisschen Rücksicht zu nehmen, gerade auch auf Kinder, ach, ja, weißt du, ich als Erwachsener habe dann vielleicht noch die Möglichkeit, ich gehe dann einfach weg. Ich kann mit der Situation vielleicht so weit umgehen, dass ich sage, was soll die Sauerei, aber ich gehe dann einfach weg. Oh, ich würde zwar ein schönes Video von drehen und durch die Welt schicken. Ja, das geht gut viral bestimmt, ja. Oh. Ja, also ich fahre ja regelmäßig durch meinen Schichtdienst auch nachts mit der S-Bahn. Man erlebt wirklich schon interessante Sachen. Das ist noch nicht passiert. Aber ja, es musste auch schon bei Gerichtsverhandlungen dann als Zeuge aussagen, völlig durchgeknallt unterwegs. Also Berliner S-Bahn ist wahrscheinlich wie in jeder Großstadt, da kannst du wirklich was erleben und naja, es wird nie langweilig. Ja, und wenn du mal nicht in der S-Bahn fährst, sondern im Zug und da auf Klo gehst, dann haben wir einen Hilferuf via Twitter bekommen, oder nicht wir bekommen, aber... Es ist jemand ja auf dem Klo gewesen, im Zug, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mhm. Kriegte die Tür nicht wieder auf von innen irgendwie und hat sich dann nichts anderes einfallen lassen, als über Twitter irgendwie getwittert, dass er in dem Zug feststeckt eigentlich. Ne? Ja, das zog sich dann irgendwie eine ganze Weile hin. Also er muss dann anscheinend irgendwie das Social-Media-Team der Bahn erreicht haben. Ach ja, genau, das die hat er reingenommen, genau. Ja, genau. Und irgendwie ging das dann aber auch schon so ein bisschen, naja, annähernd viral durch Twitter, durch alle möglichen Ebenen und natürlich für so ein bisschen Spaß gesorgt. Der ein oder andere wird wahrscheinlich auch erstmal gedacht haben, ja, verarscht uns einer, aber nee, er war wirklich auf Toilette eingeschlossen. War anscheinend auch nicht der übliche Schwarzfahrer-Trick, ne? Mich auf Toilette einschließen, bis die Kontrolleurin oder der Kontrolleur vorbei ist, sondern er hatte da wirklich Probleme, wieder rauszukommen. Und das hat dann irgendwie 2 Stunden gedauert, ja. Ja, bis er dann wirklich da befreit wurde und naja, dumm ja. gelaufen. Ne? Ja, das ist dumm gelaufen. Ja, aber lieber laufen als fliegen. Ne? Da wird man manchmal noch geblitzt in der 30-Zone. Da ist nämlich in der Schweiz, wurde eine Ente geblitzt. Ne? Ja, in der gut. Ich meine, auch eine Ente kann ja schneller fahren als 30. Ne? Das war jetzt kein ja. Problem. Ach so, ja, das ist jetzt aber eher hier der Flugvogel. Ach so. Der hier mit 52 km/h durch eine 30er-Zone geballert ist und von einer Radarfalle erwischt wurde. Respekt. Ja, ja. Das ist ordentlich. Ja. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen, die werten da ihr Filmchen aus und Auto, LKW, Ente. was war das? Dass das Ding da überhaupt auslöst, die Kamera. Ne? Auf was löst die aus, ne? So eine Blitzkamera? Nur auf Ecken, kleines Objekten und Geschwindigkeit oder irgendwie. Keine Ahnung, wie das funktioniert wirklich. Tja, das kann man da auch irgendwie. Wären wir doch mal auf unsere Hörer angewiesen, wenn da sich jemand mit dieser Radartechnik auskennt. Ja. Gibt uns mal einen Tipp, warum eine Ente einen Blitzer auslöst. Ja, ja. Ist das wie so ein Bewegungsmelder letztendlich irgendwie? Aber oh, weiß ich nicht. Naja, nur auf Bewegung geht ja nicht. Es muss ja wirklich die Geschwindigkeit entsprechend plus Toleranz überschritten sein. Ne? Also es wird schon auch da irgendeine Radartechnik stimmt, da dabei sein. Die macht ja nicht von jedem Bild, das stimmt. Mhm. Oh. Naja, auf jeden Fall haben die Beamten da wahrscheinlich nicht schlecht geguckt, als sie die Bilder ausgewertet haben. Probiert mal, sieht man so eine fliegende Ente da. Ne? Richtig. Ja. So, jetzt haben wir noch eine Sache, haben wir jetzt noch. Ich habe jetzt schon viel abgearbeitet hier auf unserer langen Liste. Wir haben jetzt noch, wie finde ich immer diese Überschrift, schau mal, die ist im Rausch mit Gullideckel auf der Straße unterwegs. Na. Ja, auch das ist mal wieder eine Nachricht aus Berlin. Ja, wie alles. Und das an sich erstmal, also dass jetzt da irgendwie jemand mit einem Gullideckel durch die Gegend torkelt, ja, ist vielleicht schon mal komisch genug. Aber würde jetzt in Berlin wahrscheinlich noch gar nicht groß irgendwie aufregen. Ja, das passiert immer mal. Ah, guck mal, da läuft wieder einer mit einem Gullideckel durch die Gegend. Hey, Respekt, du bist ganz schön kräftig. Nee, aber was dann doch ein bisschen merkwürdig war. Also es haben Passanten gesehen, die Polizei gerufen und bei dieser anschließenden Personenkontrolle hat sich also rausgestellt, dass das dann ein Kollege war, ja, der über den Berliner Hindenburgdamm, also auch wo über die Fahrbahn getorkelt ist mit diesem Gullideckel in der Hand. Also er wurde dabei schon beobachtet, wie er diesen Gullideckel da entfernt hat. Und also dieses Bild an sich stelle ich mir schon äußerst lustig vor, aber man darf natürlich nicht vergessen, so ein Gulli, das ist ein ganz schönes Loch und wenn man da reintritt oder reinfährt, das rumst ganz gewaltig. Ne? Also ich glaube, das kann so eine Vorderachse ziemlich zerlegen. Ja, wenn man da durch reinfährt, ja. Ja, und also, oder stell dir vor, also schlimm genug, du überfährst einen Menschen, aber dann hat er den Gullideckel in der Hand, da ist das Auto noch völlig kaputt. Ja. Ja. Ärgerlich. Warum macht man sowas? Ja. Kann man mir nicht erklären. Tja, auch da mal wieder Alkohol und Betäubungsmittelmissbrauch steht im Raum. Aber, na gut. Ja. Mehr ist dann dazu nicht bekannt, was dazu noch rauskam als Ergebnis, aber vermutlich würde er Probleme kriegen mit seinem Dienstherrn, also ob wenn dabei rauskommt, wirklich Alkohol und Betäubungsmittelkonsum, wobei ich sag mal, Alkohol wird wahrscheinlich unter Polizisten genauso verbreitet sein wie in jeder anderen Gesellschaftsklasse, aber Betäubungsmittel ist natürlich was im Beamtendienst oder im Polizeidienst überhaupt nicht geht. Okay. Und da wird er dann wahrscheinlich die längste Zeit Polizist gewesen sein. Das kann sein, wegen so einem Blödsinn. Ne? Oh. Tja. Oh. Ja, das Lars. Jetzt haben wir diese ganze lange Liste abgearbeitet. Ich hoffe, unsere Hörer haben wieder ein bisschen was Interessantes gehört. Weil wir haben zur letzten Sendung einen Kommentar bekommen vom Tokio-Nerd, den ich auch schon von anderen Podcasts höre. Der kommentiert gerne mal. Mhm. Und der hatte einfach noch kommentiert, Pups ist nicht gleich Pups. Ein besseres Thema habt ihr nicht. Was soll mir das sagen? Gelangweilter Hörer, nach dem Motto, Mensch, jetzt komm mal raus hier, was anderes habt ihr nicht. Wir haben nicht jedes Mal einen Porno-UFO oder jemanden, der einen Taucheranzug mit Scheiblettenkäse sich belegt oder wie hast du diesen Kommentar jetzt gedeutet? Ja, ehrlich gesagt, konnte ich jetzt auch nicht zu viel damit anfangen. Ich denke, er war auch nicht mit unserer Themenauswahl oder unseren Themen so zufrieden, wie er es vorher von uns gewohnt war. Ich hoffe, wir konnten daran wieder so ein bisschen anknüpfen. Ja. Ich habe ihm auch gesagt, also ein paar Themen mehr hatten wir ja schon. Ja. So richtig schlecht fanden wir es jetzt auch nicht. Ja. Ja. Und ja, hoffentlich war jetzt wieder was dabei. Und der Tokyo Nerd ist ja auch einer, sag ich mal, der uns so ein bisschen in die Schiene hier, ja, nicht gedrängt hat, aber uns auch gut zugeredet hat, das auch so wirklich mal anzufangen und fortzuführen, ne? Also Hörer der ersten Stunde und ja. Ja, aber auch das, Kritik immer her damit, also gut, schlecht, ne? Ja. Nur dann können wir darauf reagieren. Oder auch gerne Themen. Also wenn euch irgendwelche Sachen auffallen, sagt der Mensch, das wäre doch mal ein Thema für den Grauzone-Podcast, immer her damit, also wir sind ja per Twitter, per E-Mail, per Instagram und Facebook und eigentlich überall zu erreichen. Ne? So ist es. Wer auf unsere Website schaut, www.grauzone-podcast.de, kommt auch direkt an die Kontaktdaten. Ja, und wie gesagt, wir freuen uns. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Kritik, wir freuen uns über Themen, wo ihr sagt, Mensch, das wäre was für euch. Ja, macht uns eine Freude, schickt uns was. Genau, wie heißt es immer so schön, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter, wenn euch was nicht gefallen hat, sagt es uns. Genau, das was naja. Kommt, ne? Ja, ist natürlich so ein bisschen geflügelt das Ganze, aber im Endeffekt ist es so. Das ist so. Ja, dann schauen wir mal, wie diese Sendung denn ankommt. Wir haben ja so ein paar Sachen gehabt, viele Kleinigkeiten, haben alles so ein bisschen oberflächlich heute gemacht, aber ich denke mal, das war trotzdem ganz in Ordnung für so ein bisschen Unterhaltung und ja, ich würde mich jetzt auch fast verabschieden, da hast du sicherlich auch, oder? Ja, also ich sag mal, als Fazit bleibt, Berlin ist auf jeden Fall eine Reise wert, fahrt auch ruhig mal nachts mit der S-Bahn, das ist immer was zu erleben. Ja. Ja, nicht so die üblichen Stadtrundfahrten, sondern einfach mal nachts mit dem S-Bahn-Ring, einfach mal 2 Stunden im Kreis fahren und ihr werdet das Geschichten doch zu erzählen haben ohne Ende. Ja. Gibt doch irgendwie so ein Lied hier, ne? Du bist verrückt, mein Kind, du gehörst nach Berlin oder irgendwie so in der Art, kennst du das? Nein. Nein? Das war wahrscheinlich vor meiner Zeit. Aber du hast ja auch ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung auf dem Buckel. Ich guck mal, ob ich das so finde. Das schenke ich dir gleich mal. Ja, gut. Liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, wir ist auch alle. Ja, siehst du. Ich würde mir gleich erstmal eins holen. Und dann, ja, ist Wochenende. Genau. Ja, in diesem Sinne. Dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, tschüss.